Atlantis. Er sagt, in diesem Band werde ich nur eine allgemeine Darstellung bringen in Übereinstimmung mit den uralten Autoren, um die Reliquien der Länder, die jetzt als die neuen Länder gelten und vorher unbekannt waren, sowie ihrer Bewohner zu erforschen. Schrift und Sprache sind die eines Spanisch des 16. Jahrhunderts. Er fährt fort, die Erde war früher im ersten und zweiten Zeitalter, wie man liest, in 5 Teile aufgeteilt. 3 davon sind Kontinente, von denen die Geographen gemeinhin sprechen, Asien, Afrika und Europa. Afrika ist von Europa durch das Mittelmeer getrennt, welches Pomponium das unsere nennt. Die beiden anderen Teile sind wiederum Teile von diesem. Eines davon nannte sich Kathigara, Indien, und wird auch jetzt noch so genannt, welches im Indischen Ozean liegt, ein sehr großes Land, nun von Asien getrennt, wie Ptolemäus dies zu seiner Zeit beschreibt, und das zur Zeit Alexanders des Großen als Kontinent mit Asien bei der Halbinsel Malakka verbunden war. Der 5. Teil heißt oder hieß Atlantis, eine berühmte und große Insel, die an Größe alle sonst genannten und sogar einige der größeren zusammengenommen übertraf. Ich werde sie und ihre Bewohner beschreiben, weil dies das Land oder zumindest ein Teil des westlichen Indien von Kastilien von Amerika ist. Von dieser alten Insel Atlantis schreiben die Kosmographen nichts, weil es an die überreiche Zeit der zweiten Epoche und an das Glück der ersten damals keine Erinnerung mehr gab, als sie zu schreiben begannen. Außerdem, was der göttliche Platon uns erzählt und aus den Spuren, die wir sehen und die bestätigen, was man dort liest, können wir nicht nur sagen, wo sie lag und wo Teile davon in unserer Zeit noch vorhanden sind, sondern sie auch beschreiben, im Besonderen ihre Größe und ihre Lage. Und das ist wahr und das behauptet Platon selbst, sie im Timaios als die wunderbare Geschichte voller Wahrheit nennend. Berichten wir zuerst von ihrer Lage und danach von ihren Bewohnern. Es ist darum notwendig, dass der Leser aufmerksam wird, denn obwohl es eine uralte Geschichte ist, so ist sie doch in der gewöhnlichen Lehre der Kosmographie sehr neu, die vielleicht viel Verwunderung hervorrufen wird, womit dieser Schrift die Glaubwürdigkeit genommen werden könnte. Aus den Worten Platons, mit denen er sich auf Solon, dem Weisesten unter den 7 Weisen Griechenlands, bezieht, die er mit Aufmerksamkeit von dem allerweisesten ägyptischen Priester der sogenannten Stadt Delta gehört hatte, entnehmen wir, dass diese Insel Atlantis größer als Asien und Afrika zusammen war und dass der Anfang dieser riesigen Insel in ihrem westlichen Teil an der Meerenge lag, die wir heute Gibraltar nennen. Die Insel besaß gegenüber der Öffnung besagter Meerenge einen Hafen mit einer engen Bucht und diese Insel, sagte Platon, war wirkliches Festland. Von ihr aus über das Meer, das sie umgab, gab es Übergänge zu zahlreichen anderen benachbarten Inseln, wie zum Festland Afrika und Europa. Sie lag, wer bezweifelt es, wenn sie so nahe bei Spanien war, laut Gerücht so dicht bei Cadiz oder Cadiz, dem Festland bei dem Hafen von Santa Maria, so dass man mittels eines Steges als Brücke von der Insel hinüber nach Spanien gehen konnte und dieses Land von den Bewohnern Spaniens bevölkert war. Tuba oder Tudescos, Germanen und deren Nachkommen und auch von den Bewohnern Afrikas, wovon sie Nachbarn waren. Auf Atlantis gab es eine große und wunderbare Macht von Königen, die die Insel und andere benachbarte, sowie den größten Teil Europas und Afrikas bis an die Grenzen Ägyptens beherrschten. Außerdem dehnte sich die Insel nach Austro, nach Süden, über die Gipfel aus, Boreas entgegengesetzt. Ihre Berge überragten alle heutigen an Größe, Höhe und Schönheit. Das sind Platons Worte über den Ort dieser reichen und ergötzlichen Insel Atlantis. Es bleibt mir nur übrig, das zu tun, was meines Amtes ist, das heißt, das Gesagte klar zu verdeutlichen und daher die Lage dieses Landes abzuleiten. Pedro Sarmiento de Gamboa schrieb seinen Bericht für den König von Spanien, Philipp II., und man kann von Kühnheit sprechen zu seiner Zeit, selbst vom Ausmaß her, dass er sich trotz der Inquisition und alledem doch manchmal durchgesetzt hat, wenn er sich für diese Dinge interessierte. Im 16. Jahrhundert setzte sich Sarmiento über die Orthodoxie der großen Verschwörung der Brandstifter von Alexandrien hinweg. Als er seinen Glauben an Atlantis gefestigt hatte, schlug er die Behauptungen über die Entdeckung einer neuen Welt durch Kolumbus nieder und stellte sie als Wiederentdeckung dar. Und denken wir doch an so viele Dinge, die er gewusst hat, die er geahnt haben mag und nie sagen durfte. Er hat viel aufs Spiel gesetzt, denn die Inquisition verdächtigte ihn. Er hat als Kosmograph gesprochen und getan, was sein Beruf war. Von dem, was Platon sagte, folgere ich drei klare Dinge heraus. Erstens, dass die Insel Atlantis weniger als 2 Meilen von der spanischen Küste begann. Sie verband sich mit der Insel Cadiz oder Gadir oder Kalis, wie sie jetzt genannt wird. Und das behaupte ich aus 2 Gründen. Einmal aus Machtbefugnis und zum anderen aus mutmaßlichen Beweisen. Die Machtbefugnis ist die von Platon beschriebene im Dialog des Kritias, wenn er davon spricht, wie Neptun die Herrschaft über die Insel auf seine 10 Kinder verteilte, wie er seinen 2. Sohn in der Muttersprache Gadirum genannt hat, den wir auf Griechisch Eumelo nennen. Diesem gab er die äußersten Teile der Insel bei den Säulen des Herkules und, abgeleitet von seinem Namen, nannte er den Ort Gadirum, das Kalis heißt. Aus Beweisen ersehen wir, und ich habe mit meinen Augen gesehen, mehr als 1 Meile im Meer rund um die Insel Kalis, bei Ebbe im lebenden Wasser, Reliquien von sehr großen Gebäuden, eindeutig errichtet aus einer beinahe ewig haltenden Baumasse, was ein offenkundiges Anzeichen dafür ist, dass jene Insel viel größer gewesen sein muss und demgemäß der Bericht des Kritias bei Platon wahr ist. Im 16. Jahrhundert hatte Pedro Sarmiento de Gamboa die Ruinen des nördlichen Endes von Atlantis gegenüber Cadiz, des früheren Gadin, gesehen. Ortego y Gasset hat ein Buch, Die Atlantischen, geschrieben. Sich auf ein Werk von Schulten, dem früheren Ausgräber von Numancia, Tarteros Beitrag zur ältesten Geschichte des Okzidents gründend, verbesserte Ortega ihn und behauptet, dass Tartessos Cadiz oder Gades ist. Doch Schulten versichert das Vorhandensein einer prächtigen Stadt, viel älter als Gades, am Ufer des Guadalquivir, Hauptstadt eines großen Reiches und Zentrum einer vieltausendjährigen Kultur. Nach Meinung Schultens ist dieser Ort das authentische Atlantis. José Ortega de Gasset sagt: Es gibt in der Tat eine sonderbare Übereinstimmung in der Beschreibung Platons dieser Tartessos-Inseln, die sich an der Mündung des Betis-Flusses bilden. Schulten hatte in einem bekannten geografischen Epos Ora Maritima, also bald Meer, das im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstanden ist, große Teile eines anderen Reisebuches, sehr viel älter und unbekannt, über eine von einem Marseiller des 4. Jahrhunderts vor Christus durchgeführten Rundreise gefunden. Es handelt sich um den uns schon bekannten Pytheas, dessen Werk verschwunden war, und von seiner Suche nach Hyperborea. Der mythische Reisende hatte Tartessos gesehen, kurz vor der Zerstörung durch die Karthager.